Zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gab es im Zeitraum vom 10. bis zum 16. Mai in den Botschaften der TVJK in China, Vietnam, der Mongolei, Nepal, Singapur, Iran, Kambodscha, Indien, Indonesien, Malaysia, Großbritannien, Italien, Tschechien, Polen, Guinea, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Ägypten, Äthiopien, Senegal, Mexiko und Peru sowie in der ständigen Vertretung der TVJK im UNO-Sekretariat und in den internationalen Organisationen in Genf, die Festbankette, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen. Dazu wurden die Vertreter der Ministerien der Regierungen, Parteien, Organe und Organisationen, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise, die Mitglieder der Organisationen zum Studium der Juche-Ideologie bzw. für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, die Bekannten der koreanischen Staatsführer in den betreffenden Ländern und die Vertreter der internationalen und der regionalen Organisationen eingeladen. Und die Mitarbeiter der koreanischen Vertretungen waren dabei zugegen. Die Teilnehmer bezeichneten den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich um die Gründung und Weiterentwicklung der Partei der Arbeit Koreas unsterbliche Verdienste erworben hatten, die Hochachtung.